ohne Zugrüsten, stürmen dich und ich. Aber es ist doch rund im Jahre 43, denn der hieß ja bald mal Deutschland 1943. Unterm roten Stern über 700 Matrosen mussten dafür sinnlos sterben.